Wir hören zunächst zwei Stücke von Thomas Gruber, Travur Morbide und La Reina, und dann den Walz Des Étoiles von Jan Dur. Thank you. Das Ensemble Gruberich im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Mit Travo Morbide und La Reina von Thomas Gruber und dem Vals Des Étoiles von Jan Duch. Weiter geht es nun mit Monika Drasch, Gesang, Violine, Dudelsack und Georg Glasl, Zither. Auf dem Programm stehen Nikon Gimmel von Peter Kiesewetter, das Trostlied Unschuldige Kindlein und Schlaflos von Georg Glasl. Thank you. Thank you. Also muss ich mich schreiben. Man tut mich aus dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben. Doch weiß ich wohl, Herr Jesu mein, es ist auch dir so gegangen. Jetzt soll ich dein Nachfolger sein. Mach's, Herr, nach deinem Verlangen. Ein Pilgrim bin ich auch nun. Thank you. Schlaflos von Georg Glasl. Er selbst war an Bass- und Diskantzither zu hören, den Dudelsack spielte Monika Trasch. Das Streichseptett Heiligenberg interpretiert jetzt die Musik für 7 Streichinstrumente Opus 86 von Rudi Spring. Thank you.

Musik für sieben Streichinstrumente, Opus 86 von Rudi Spring. Aufgenommen 2008 vom Streichseptett Heiligenberg. Kees Pasen, Sabine Hausmann und Wim Viersen Violine, Christian Gienert und Wilhelm Gromes Viola, Bernhard Rissmann Violoncello und Uwe Martin Kontrabass. Rudi Spring war das hier im Concerto Bavarese mit seiner Volksliedbearbeitung Nach grüner Farb mein Herz verlangt. In den folgenden Aufnahmen hören wir ihn zusammen mit Maria Reiter am Akkordeon und Marianne Kirch am Tenorhackbrett. Sie spielen zwei eigene Kompositionen von Rudi Spring, Musette jusqu'à l'infini und Rencontre dans les saisons morts, dazwischen die ungarische Melodie von Franz Schubert. Thank you. Musette, Giscard l'Infini und Rencontre dans la saison mort von Rudi Spring, verbunden durch die ungarische Melodie von Franz Schubert. Das waren Aufnahmen von 1996 mit Maria Reiter Akkordeon, Rudi Spring Klavier und Marianne Kirch Tenorhackbrett. Die Komposition Pasitos von Dorothee Eberhardt steht jetzt hier im Concerto Bavarese auf dem Programm. Die Interpreten sind Zoltán Kovács Klarinette und Axel Gremmelsbacher Klavier und Meerestrommel.

Zoltán Kovács und Axel Gremmelsbacher mit Pasitos für Klarinette, Klavier und Meerestrommel von Dorothee Eberhardt. Wir kommen damit zum Ensemble Jodelfisch, Sandra Rollstein, Sabrina Walter, Verena Hieber und Gürden Thomas. Nach der Seki Järven-Polka spielen sie den Christinwalzer von Sandra Rollstein und Stenzele von J.A. Andersson. Thank you. Thank you. Seki Järvenpolka, Christin Walzer und Stan Seele. Drei Stücke mit dem Ensemble Jodelfisch hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir kommen damit zu einer Aufnahme mit Georg Glasl an der Zither. Er spielt eine Sonatine von Harald Genzmer. Thank you. Harald Genzmers Sonatine mit den Sätzen Preludio, Aria und Danza. Interpretiert auf der Zither von Georg Glasl. Zum Abschluss dieser Sendung gibt es noch ein Wiederhören mit der 2023 verstorbenen Sängerin Andrea Panzur. Sie war bekannt für ihre Verbindung von jiddischer und bayerischer Musik. Hier zunächst das Stück Isa von Ilja Schneeweiß. Dann singt sie zusammen mit Lorenz Glamberg und Martin Liedl die Volksweise Bauernari. Bauernari mit Andrea Panzur, Lorenz Glamberg und Martin Liedl. Aufgenommen 2012. Jiddische Musik, bayerisch interpretiert, auch die letzten beiden Stücke sind schöne Beispiele dafür. Sis Nito Kane gestern und Uns zwar Hevel Havolim. Sis nit so kein Nächten, es noch nit so der Morgen, sis noch da bissle heim, statt ihn nit mit Sorgen. Sis nit so kein Nächten, es noch nit so der Morgen, sis noch da bissle heim, statt ihn nit mit Sorgen. Gestern, das war gestern, morgen, das ist morgen. Mir um bloß ein Bengal halt, stets das nicht mit Zwang. Yeah. Sprossen und Sprossen sind gar nicht stehen und geh. Ist nicht fliegen und fliegen ist nicht geh. Und das Meer ist kein See und das See ist kein Meer. Und leicht ist nicht schwer und schwer ist nicht leicht. Und trocken ist nicht feucht und feucht ist nicht trocken. Und Springer ist nicht hocken und hocken ist nicht Springer. Und tanzen ist nicht Singer und Singer ist nicht tanzen. Und der Buckel ist kein Ranzen und der Ranzen ist kein Buckel. Und der Berg ist kein Huckel und der Huckel ist kein Berg. Und der Riese ist kein Zwerg und der Zwerg ist kein Riese. Und der Wüsten ist kein Wiese und der Wiese ist kein Wüsten. Und Stad ist kein Küsten und der Küsten ist kein Stad. Und lebendig ist nicht tot und tot ist nicht lebendig. Und manchmal ist nicht ständig und ständig ist nicht manchmal. Und der Gipfel ist kein Tal und der Tal ist kein Gipfel. Und der Bladl ist kein Wipfel und der Wipfel ist kein Bladl. Und der Kutschen ist kein Radl und der Radl ist kein Kutschen. Und Stoßen ist nicht Hutschen und Hutschen ist nicht Stoßen. Und der Mond ist kein Nasen und der Nasen. Und der Hut ist keine Bank und der Bank ist kein Hut. Und schlecht ist nicht gut und gut ist nicht schlecht. Und der Herr ist kein Knecht und der Knecht ist kein Herr. Und gar nicht ist nicht sehr und sehr ist nicht gar nicht. Und früher ist nicht spät und spät ist nicht früher. Und Hände sind keine Knie und Knie sind keine Hände und Zügel keine Wend. Und Wend sind keine Zügel und der Gate ist kein Dübel und der Dübel ist kein Gate und Gate regiert die Welt. Die ganze Welt ist evil a Hollem und die Welt ist nur a Hollem. Und a Hollem ist die Welt und sie steht doch nur am Geld. Und bei Geld geht man dir. Und was drei ist nicht vier, und was vier ist nicht drei, und was alt ist nicht neun. Und was neun ist nicht alt, und was warm ist nicht kalt, und was kalt ist nicht warm, und was reich ist nicht warm. Und was warm ist nicht reich, und was krumm ist nicht gleich, und was gleich ist nicht krumm, und was reden ist nicht stumm. Die Sängerin Andrea Panzur mit den jiddischen Liedern »Sis nit okein gestern« und »Uns zwar hevel havolim«.